Ich gelobe, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Bis zum Exzess, Mann! In blanken Stiefeln grinst dich die SS. Ah!